Wenn man versucht, über schwulen Buchhandel und schwule Medien zu sprechen, gerät man in den Schnittbereich ganz unterschiedlicher Themen. Da stellt sich zunächst die Frage, warum es ausgerechnet zum Thema schwul eine eigene Handelssparte geben muss, und im Anschluss daran die Frage, wer die Menschen waren, die diese Läden gegründet haben und weshalb ihnen das so wichtig war. Im historischen Verlauf ist schließlich festzustellen, dass sich die Schwulenszene in Deutschland seit Ende der 1970er Jahre sehr verändert hat und dass diese Veränderungen sich stets auch im Konzept der Buchläden niedergeschlagen haben, womit man dann schließlich vor der Frage steht, ob es so etwas wie schwule Buchläden heute noch braucht. Ende der 60er Jahre trafen mehr oder weniger zufällig zwei Entwicklungen zusammen. Die eine unter Juristen, besonders Strafrechtlern, geführte Debatte über die Strafbarkeit sogenannter Sittlichkeitsverbrechen, die 1969 zur weitgehenden Entschärfung des Paragraph 175 führte, und die Studentenbewegung, die das politische Denken um den sogenannten subjektiven Faktor erweiterte, genauer gesagt um die Erkenntnis, das Private ist politisch. Wenn man heute auf diese Zeit zurückblickt, muss man damit rechnen, dass weder der Begriff des Sittlichkeitsverbrechens noch der Begriff subjektiver Faktor dem Publikum vertraut ist. 50 Jahre sind eine lange Zeit. Es wäre also ganz angemessen, das, was ich heute sagen möchte, mit den Worten, es war einmal zu beginnen. Wir befinden uns noch im Teil der philosophischen Indoktrination. Es war einmal eine Studentengeneration, die hatte einerseits Marx und Mao, andererseits aber auch Marcuse und Mitscherlich gelesen, Reich und Adorno. Die erste Phase der Aufarbeitung des deutschen Nationalsozialismus argumentierte sozialpsychologisch und sprach über Triebstruktur und Gesellschaft bzw. den autoritären Charakter als Voraussetzung all der Gräueltaten, die die Vätergeneration begangen hatte. Bisher war es im Kampf für Emanzipation um die bürgerrechtliche bürgerrechtliche Aspekte wie gleiches Wahlrecht gegangen. Doch nun kam eine moralische Dimension dazu. Das Patriarchat war an den Katastrophen der Menschheitsentwicklung schuld. In einem gewagten Umkehrschluss wurden zugleich die bislang Unterdrückten, und das waren zunächst einmal die Frauen, zu den besseren Menschen erklärt. Diese Argumentation erwies sich in den folgenden 20 Jahren als ungemein erfolgreich. In dieser Situation wurde die Strafbarkeit homosexueller Handlungen unter Erwachsenen aufgehoben, was es ermöglichte, dass sich Homosexuelle offen zu erkennen geben und für ihre Rechte eintreten konnten. Und so wie schon die neue Frauenbewegung völlig andere Ziele verfolgte als die Suffragetten der Vorkriegszeit, verfolgte auch die neue Schwulenbewegung völlig andere Ziele als Magnus Hirschfeld und Konsorten. Während die Frauen in der Zwickmühle waren, dass sie am Ende ja doch den männlichen Feind ins Bett kriegen wollten, konnten die Schwulen einen Schritt weitergehen und Heterosexualität, nein danke, auf Buttons, Flugblätter und Transparente schreiben. Frauen- und Schwulenbewegungen waren sich zwar nie richtig grün, aber sie hatten eine große Gemeinsamkeit. Sie wollten das Zusammenleben von Männern und Frauen, Erwachsenen und Kindern verändern oder im politischen Jargon gesagt die Geschlechterverhältnisse verändern. Erst viele Jahre später verkümmerte die Schwulenbewegung unter dem Einfluss parlamentarischer Schwulenpolitik zum Lobbyismus, wie wir ihn heute kennen. Die Geschlechterverhältnisse zu verändern war ein gewaltiges kulturpolitisches Projekt. In der linken Szene glaubten viele daran, dass es möglich wäre, Staat, Gesellschaft und Wirtschaft grundlegend zu verändern, wenn auch ein unüberbrückbarer Gegensatz zwischen denen bestand, die bei den Eigentumsverhältnissen ansetzen wollten und jenen, die beim alltäglichen Leben anfangen wollten. Das bildete sich auch in der Schwulenbewegung ab. In Hamburg gab es die revisionistische UHA und die Spontis in der HAH. Die HAH gründete mit eigenen Mitteln den Buchladen Männerschwarm, die UHA einige Jahre später mit staatlicher Unterstützung das Magnus-Hirschfeld-Zentrum. Beide Lager waren sich lange Zeit spinnefeind. Wie in Hamburg herrschte auch in den vorher und nachher in anderen Städten gegründeten schwulen Buchläden die Mentalität, die Emanzipation selbst in die Hand zu nehmen und nicht an den Staat zu delegieren. Die parlamentarische Schwulenpolitik entstand erst sehr viel später mit der Gründung der Grünen. Als schwule Projekte vereinten die Buchläden gleich mehrere wichtige Aspekte. Die Läden gehörten denen, die darin arbeiteten. Es waren öffentliche und, ganz anders als die Frauenbuchläden, offen zugängliche schwule Orte, die ganztags geöffnet waren. Wer dort arbeitete, trat gegenüber Kunden und auch innerhalb der heterosexuell dominierten Branche offen als schwul auf, und als Buchhändler trug er das kulturelle und wissenschaftliche Wissen über Homosexualität zusammen, das irgendwie verfügbar war. Mit Büchern fing es an. Als Volker Jansen in Berlin Fotoserien Männerakten auf Postkarten produzierte, kamen Postkarten dazu. Als Brühwarm und andere Schallplatten produzierten, kamen Schallplatten dazu. Sehr viel später dann auch Videos und DVDs. Zugleich wurden Kontakte ins Ausland geknüpft, um aus aller Welt Veröffentlichungen zu schwulen Themen zu sammeln. Damit gingen die schwulen Buchläden weit über das hinaus, was ein normaler deutscher Buchhändler tat und konnte. Direktimport war im Buchladen um die Ecke nicht üblich und ist es bis heute nicht. Ende der 70er Jahre war für viele Schwule das Coming-out ein tiefer Bruch in ihrer Biografie. Linke Schwule waren der Meinung, sie könnten unmöglich als Rädchen im Getriebe der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft weiterleben und suchten nach selbstbestimmten Lebensräumen. Neben den Buchläden entstanden so ein paar legendäre Kneipen wie das Andere Ufer in Berlin oder das Tuk Tuk in Hamburg. Aber das waren in erster Linie Orte, an denen sich das Publikum in Szene setzen konnte. Die Betreiber der Kneipen servierten Kaffee und Bier und die unterschieden sich nicht vom Angebot ganz normaler Kneipen. Man hielt sich als Buchhändler deshalb durchaus für einen besonders wichtigen Teil der Schwulenbewegung. Und obwohl die Buchläden als GmbH konstituiert waren, waren sie fester Bestandteil des örtlichen Plenums der Schwulengruppen. Meistens tagten diese Gruppen sogar abends in den Buchläden. Dazu eine Anekdote. Als in England Ende der 80er Jahre das Parlament eine Reihe von Maßnahmen zur Unterdrückung der ziemlich selbstbewussten Schwulengruppen beschloss, Clause 28, wer sich erinnert, rief Bea Trampenau, die jetzt eigentlich hier sein müsste, finde ich. Ich hoffe, es geht dir gut. Es geht dir gut und sie lässt grüßen. Oh, vielen Dank. Rief Bea Trampenau in der Taz dazu auf, dass die Hamburger Lesben sich am Ort XY treffen, um Proteste zu organisieren. Und dann schrieb sie, die Schwulen treffen sich am gleichen Tag im Männerschwarm. Die Buchhändler erfuhren dadurch erst aus der Taz, aber es war ganz einfach selbstverständlich. Später trafen sich dann Schwule und Lesben im Männerschwarm. Keine Angst, ich will jetzt nicht in Nostalgie verfallen. Ich finde nur, dass man sich heute erst einmal vergegenwärtigen muss, was ein schwuler Buchladen eigentlich ist. Und jetzt komme ich darauf zu sprechen, wie sich seit Ende der 70er Jahre eine vielfältige schwule Medienlandschaft entwickelt hat. Kann ich auch mal einen Schluck trinken. Den Beginn schwuler Verlagserzeugnisse machten die Zeitschriften. Sie waren zahlreich und sie wurden verkauft. Die ersten Anzeigen finanzierten, man muss das heute ja dazu sagen, die ersten Anzeigen finanzierten umsonst abgegebenen Stadtmagazine erschienen erst Anfang der 1990er Jahre. Während die deutschen Buchhändler und Verleger im Grunde ihres Herzens ganz froh darüber waren, dass die Nazis mit Schmutz und Schund aufgeräumt hatten und erotische Themen weiterhin nur mit spitzen Fingern anfassten, hatten heterosexuelle Zeitschriftenverlage weniger Berührungsängste. Die langlebigste deutsche Schwulenzeitschrift, die 1969 gegründete Du und Ich, wurde erst 2003 in schwule Hände entlassen. Bis dahin erschien sie im heterosexuellen Leine Verlag in Hannover. Dagegen wechselte in Hamburg die Zeitschrift Himmelapplaus schon 1980 vom St. Pauli Verlag in die eigens gegründete Lambda Zeitschriftenverlagsgesellschaft. Dem von Hans Eppendorfer, das ist Hans-Peter Reichelt, geleiteten Blatt war jedoch nur ein kurzes Leben beschieden. In Frankfurt am Main etablierte sich 1983 der Förster Verlag mit den Blättern Adam, Don und Adonis als schwul geführtes Verlag aus, das bis heute besteht. Seit Mitte der 1970er Jahre belebte sich der Zeitschriftenmarkt außerdem durch alternative Projekte, das heißt durch Zeitschriften, die von Gruppen der Schwulenbewegung herausgegeben wurden und keine kommerziellen, sondern politische Ziele verfolgten. Du und ich, Adam, Don und Adonis ähnelten Illustrierten wie Bunte und Quick. In ihren guten Zeiten konnte man sie mit dem Stern vergleichen, also dem damaligen Stern. Zu unterhaltsam aufgemachten Nachrichten aus Politik und Showgeschäft kamen zahme Fotostrecken und vor allem Kontaktanzeigen. Hans Eppendorfer als der Ledermann, eine Art von öffentlicher Figur, versuchte seiner Zeitschrift Himmelplors einen literarischen Touch zu geben, konnte mit diesem Konzept jedoch nur wenige Monate überleben. Im Pann-Verlag in Heidelberg erschien seit 1972 mit dem Gay-Journal eine Art schwuler Bildzeitung. Erst 1982 wurde mit Torso ein inhaltlich und ästhetisch anspruchsvolles Blatt aus der Taufe gehoben, das jedoch nach 18 Ausgaben eingestellt wurde. 1987 brachte der Gemünder Verlag die Zeitschrift Männer heraus und von 1989 bis 1996 versuchte Magnus, sich als professionelles Sprachrohr der Schwulenbewegung zu behaupten. Als Zusammenschluss der Berliner Siegessäule und der überregionalen Rosa Flieder aus Nürnberg mit enormer finanzieller Unterstützung der zukünftigen Leserschaft gegründet, war Magnus, wie zuvor die schwulen Buchläden, direkt aus der Schwulenbewegung hervorgegangen und stand bis zuletzt mit ihrer Leserschaft in engem Kontakt, wie es sonst vielleicht noch bei der Taz der Fall war. Allerdings schaffte gerade eine so enge Bindung oft Erwartungen, die kaum zu erfüllen waren, und nichts ist schlimmer als ein enttäuschter Fan. Die Männer wiederum ist seit je ein wichtiger Werbeträger für die vielfältigen Produkte des Gemünder Verlags und zeigt insofern auf ihren Bildstrecken viel Fleisch, weshalb kaum Anzeigen für Markenartikel gestaltet werden und Anspruch wie Reichweite begrenzt bleiben. Es ist ja interessant, dass sozusagen international die großen schwulen Zeitschriften sich eben den Zugang zu Markenartikeln alle durch eine im Grunde genommen sehr bedeckte Erotik erkaufen mussten, und eigentlich finde ich es auch ganz ordentlich, dass Gemünder da immer nicht zu Kreuze gekrochen ist. Nochmal zu Männer aktuell. Der schnelle Wechsel der Chefredakteure bringt immer neue Redaktionskonzepte hervor. Über den jetzigen wird, glaube ich, auch gerade heftig diskutiert. Von all diesen Zeitschriften in Vierfarbdruck auf Glanzpapier sind bis heute nur Männer übrig geblieben. Im Manuskript steht noch Du und Ich und Männer, aber die haben ja nun letztes Jahr zugemacht. Verglichen mit der Presse der europäischen Nachbarn ist das recht bescheiden. Das ist jedoch nicht die ganze Geschichte, denn daneben existierte eine Vielfalt selbstgemachter Zeitschriften verschiedener schwuler Gruppen. Da ist zunächst einmal ein legendärer Vorläufer des Internet mit Namen Infodienst. Ich hoffe, ich kann das jetzt richtig erklären. 1972 hatte sich in Stuttgart eine kleine Gruppe von Leuten zusammengefunden, um Informationen umzuverteilen. Sie verschickten zu Anfang jeden Monat ca. 300 Abonnenten einen Umschlag voller Flyer, Broschüren und Plakate aus der ganzen Republik. Das heißt, wer immer irgendwo in Deutschland eine Party feierte, zu einer Demonstration aufrief oder eine Kampfschrift druckte, schickte 300 Exemplare davon nach Stuttgart, wo sie dann praktisch umsortiert für die Empfänger wurden. Die Abonnenten mussten für diesen Service lediglich jährlich im Voraus das Porto bezahlen. Heute postet man bei Facebook mit einem Link. Damals wurden Originaldrucksachen verschickt. Abonnenten waren Schulengruppen und Privatpersonen gleichermaßen. Leider wissen selbst die langjährigen Betreiber dieser großartigen Institution nicht mehr genau, wann die letzten braunen A4-Umschläge verschickt wurden. Es soll irgendwann in den 1990er Jahren gewesen sein. Ergänzt wurde der Infodienst seit 1982 durch die Schwule Presseschau, die vom Aster Schwulenreferat der FU Berlin zusammengestellt wurde. Gegenstand der Dokumentation waren die Mainstream-Medien. Nach der Methode Copy and Paste wurden Zeitschriftenartikel ausgeschnitten, thematisch sortiert, zusammengeklebt und fotokopiert. So kamen A4-Hefte von 10 bis 20 Seiten zusammen, die bundesweit an Privatadressen und über die schwulen Buchläden vertrieben wurden. 2001 wurde dieser inzwischen in lesbisch-schwule Presseschau umbenannte Service eingestellt. Die erste überregionale Monatszeitschrift, die aus der Bewegung für die Bewegung geschrieben wurde und politische, gesellschaftliche und kulturelle Streitfragen erörterte, war die 1975 gegründete Emanzipation aus München. 2 Jahre später kam der Rosa Flieder aus Nürnberg dazu. Man könnte sagen, die etwas linkere Alternative. Einen Redakteur haben wir da. Beides waren brav gemachte Zeitschriften mit viel Text und wenig Abbildung. Auch die Berliner meldeten sich zu Wort. Man sieht also schon, es war nicht selbstverständlich, dass damals alles aus Berlin kam. Die Berliner meldeten sich zu Wort und zwar mit der Schwuchtel und der Berliner Schwulenzeitung. Das waren nun allerdings ganz andere Blätter mit oft hochtheoretischen Texten, die in modernem Layout erschienen, gedruckt auf rauem Papier in Übergrößen. Nach 2, 3 Jahren waren diese schönen Zeitungen wieder verschwunden und 1984 kam mit der Siegessäule dann ein nahezu seriöses Blatt heraus. Das hat nichts mit der heutigen Siegessäule zu tun. Alle diese Blätter, womit ich nicht sagen will, dass das kein seriöses Blatt sein könnte, nur es ist nicht mehr dieselbe Zeitung. All diese Blätter existierten, solange es ihnen vergönnt war, ohne je feste Struktur. Einen Verlag gab es nicht und Redakteur war, wer zur Redaktionssitzung kam. Zeitschriften aus der Szene und für die Szene waren auch Zucht und Ordnung, Kumpel und Disziplin, die Fotos und Texte der Lederszene veröffentlichten, sowie Jimmy und B. Engel, also Bengel, für die Knabenliebhaber. 1987 wurden gleich 3 Fachzeitschriften gegründet, Capri als Organ des Schwulen Museums in Berlin, Forum Homosexualität und Literatur als Organ des gleichnamigen Forschungsschwerpunkts der Universität Siegen und Literatussi als Literaturrevue des Buchladen Männerschwan. Mit Dorn Rosa war schon ein Jahr zuvor die Zeitschrift der DKP-nahen demokratischen Lesben- und Schwulinitiative ins Leben gerufen worden. Wie man auf dem Zettel, den ich verteilt habe, sieht, sind ja tatsächlich also alle diese Zeitschriften wieder verschwunden. Aber es ist natürlich einfach mal ganz interessant, also ich finde, es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie vielfältig das war. Also als ich im Männerschwarm angefangen habe, was wir da quasi mit Zeitschriften, die man natürlich auch zum Teil wirklich gehasst hat, also wie dieses Pan oder so, diese Bildzeitung, aber man hatte eine richtige Fülle und jetzt hat man nur noch diesen Anzeigenkram. Da hat sich schon wirklich viel verändert. 1975, wir gehen jetzt wieder zurück und kommen zu den Verlagen und Buchläden. Also bei den Zeitschriften bin ich kein wirklicher Fachmann, das habe ich eben auch nur, soweit sie durch den Buchladen gegangen sind, berichtet. Es gibt entsetzlich viel mehr. Es gab sowas wie Zeitschriften wie die Rosa Westfälische aus Bielefeld, meiner Heimatstadt, wo es eine Zeitung gab, die Neue Westfälische hieß und man machte dort, also dachten die Schwulen an der Rosa Westfälische und es gab überall solche selbstgemachten Blätter und dafür gibt es zuverlässige Bibliografien im Zentrum Schwule Geschichte Köln bzw. Schwule Museum Berlin. Aber ich fand es nur ganz wichtig, also mal zu sagen, was ist von dem allen in Hamburg angekommen? Also weil das, was ich jetzt hier vorgestellt habe, sind letztlich die Sachen, die wir hier im Laden hatten und von denen auch mein quasi Vorgänger und Lehrherr Dieter Telge immer noch quasi damals ein Exemplar in den Keller legte, was wir also dann beim vorigen Umzug zu entsorgen hatten. 1975 wurde der erste Buchverlag der Neuen Deutschen Schwulenbewegung gegründet. Der Verlag Rosa Winkel. Der Name bezieht sich auf das Abzeichen, das schwule KZ-Insassen tragen mussten. Die schwulen Verleger folgten ganz selbstverständlich der Frauenbewegung und machten sich auf die Suche nach ihrer eigenen Geschichte. Das geschah in Form von Biografien und Kampfschriften wie Andrew Hodges Broschüre »Das unerhörte Schweigen der Schwulen« von 1979, andererseits in der Erkundung der eigenen Befindlichkeiten in Form einer Selbsterfahrungsliteratur, wobei der Schwerpunkt eindeutig auf der ersten Worthälfte lag. Die wenigen professionellen Autoren dieser Jahre, wie Hubert Fichte, Guido Bachmann, Felix Rexhausen und später dann Detlef Meyer, veröffentlichten weiterhin in heterosexuellen Verlagen. Da es nur wenige Neuerscheinungen gab, konnte man als lesender einer Schwule davon ausgehen, dass alle ungefähr dieselben Bücher kannten und man deshalb mit jedermann seine Eindrücke über diese Texte diskutieren konnte. Das fand ich sehr praktisch. Den schwulen Verlegern stellte sich nun die Frage, wie ihre Bücher die Leser erreichen sollten. Man baute also ein eigenes Versandgeschäft auf und belieferte die Kunden direkt. Außerdem gab es an vielen Universitäten an bestimmten Tagen Büchertische der örtlichen Schwulengruppen, die zugleich wichtige Events schwuler Sichtbarkeit und damit auch Anlaufpunkte für das sogenannte Frischfleisch waren. Der klassische Buchhandel wurde jedoch nicht erreicht. Wie kam es jetzt nun zu den schwulen Buchläden? In Hamburg gründeten 1976 Wolfgang Stadler und Michael Hartleben mit anfänglicher Mehrheitsbeteiligung der Schweden Michael Holm und Gerd Stahl, die dort auch einen Revolt-Shop betrieben, jetzt den Revolt-Shop, der zunächst pornografische Filme und Zeitschriften aus Dänemark, Schweden und Deutschland verkaufte, bevor nach und nach auch ein Buchsortiment aufgebaut wurde. Das heißt also, der älteste Laden ist tatsächlich der Revolt-Shop. In Mannheim gründete Tommy Herwert 1977 seinen anderen Buchladen, der im Univiertel außer einem linken Sortiment für die studentische Kundschaft auch eine große schwule Abteilung enthielt. In Berlin wurde 1978, also erst als Dritter, der in der Schwulenbewegung verwurzelte Prinz Eisenherz Buchladen gegründet, mit dem Anspruch, jedes schwule Buch vorrätig zu haben. Zu den Gründern von Prinz Eisenherz gehörte auch Christian von Malzahn, der 3 Jahre später zusammen mit seinem Freund Bruno Gemünder den Buchladen wieder verließ und den Grundstein für einen eigenen Medienkonzern legte. Der Verlag Rosa Winkel wurde von Egmont Fassbinder weitergeführt, also für die, die es nicht wissen, der Cousin von Rainer Werner. Anfangs zusammen mit Hans Hütt, dann allein bis zur Liquidierung des Verlags im Jahr 2005. Allerdings gab es kurzfristig wie auch dauerhaft verschiedene ehrenamtliche Mitarbeiter, unter denen besonders Wolfram Setz zu erwähnen ist. Er engagierte sich schon früh als Herausgeber historischer Texte und rief 1992 die Bibliothek Rosa Winkel ins Leben, in der wichtige Texte der schwulen Geschichte in kommentierten Neuausgaben veröffentlicht werden. Wolfram werden wir dann ja nächste Woche Donnerstag mit dem aktuellen Titel hier erleben. Auf die Gründung von Prinz Eisenherz folgten die Buchläden Sodom in München, Männerschwarm in Hamburg und Lavendelschwert in Köln, wobei der Männerschwarm als direkter Ableger von Prinz Eisenherz bezeichnet werden kann. Die beiden Gründer gingen arbeitsteilig vor, während Henning Rademacher ein letztes Mal mit der Handelsmarine auf große Fahrt ging, um Geld anzuschaffen, arbeitete Dieter Telge als Lehrling bei Prinz Eisenherz, um sich das erforderliche Know-how anzueignen. 1984 kam dann noch der Buchladen Erlkönig in Stuttgart dazu und damit war die spätere Arbeitsgemeinschaft der schwulen Buchläden komplett. Der schwule Buchmarkt der 1980er Jahre war in der öffentlichen Wahrnehmung ganz eindeutig durch den Verlag Rosa Winkel und die sich daraus entwickelnde Arbeitsgemeinschaft der schwulen Buchläden geprägt. Was kein Wunder war, als alle diese Projekte direkt aus der Schwulenbewegung hervorgegangen waren und weiterhin in ihr verwurzelt waren. Neben dieser Arbeitsgemeinschaft gab es jedoch eine Reihe anderer Verlage und Buchläden, die in diesem Überblick nicht fehlen dürfen. Da sind zum einen solche Läden, die von schwulen Männern betrieben wurden, aber kein ausschließlich schwules Sortiment führten, also wie der schon besagte andere Buchladen in Mannheim oder Gelitfass in Dortmund, die inzwischen tatsächlich nur noch Firmenkunden beliefern und ihr schwules Sortiment ganz aufgegeben haben, der existiert aber noch. Zum anderen linke Buchläden mit immerhin nennenswerter schwule Ecke, wie Jos Fritz in Freiburg, Eulenspiegel in Bielefeld, Gegenlicht in Trier und wenige andere. Man muss wirklich sagen, also die Zahl der Läden, die heute noch eine schwule Ecke betreiben, die kann man wirklich auch als Sägewerksbesitzer an der einen Hand dann abzählen. Bei den Verlagen sind das der Förster Verlag, zuerst in Berlin, dann in Frankfurt, die Verlage Jansen und Albino in Berlin, Lambda Edition in Hamburg und Torso Verlag in Essen. Dann gibt es noch ein paar ganz winzige Ein-Mann-Verlage, die immerhin für ein paar Jahre den Zeitgeist sehr genau trafen, wie Frühlingserwachen in Kiel, Pusteblume in Bielefeld oder Pinkrose Press in Hamburg. Und natürlich gab es seit 1981 den Bruno Gemünder Verlag. Volker Jansen hatte 1979 einen Verlag für Postkarten und Bildbände gegründet. Und eröffnete 2 Jahre später die Galerie Jansen, die erste explizit schwule Kunstgalerie in Deutschland. Da sich die Galerie über Verkäufe der Exponate nicht finanzieren konnte, entwickelte sich der Galerie-Shop mit quasi immer mehr zu einem Buchladen. Angeregt durch die Ausstellungen der Galerie begann Volker Jansen schließlich selbst Bildbände mit erotischer Männerfotografie zu veröffentlichen. Anfang der 1990er Jahre erzielte der Verlag enorme Umsätze mit Knabenfotografie aus Frankreich und erotischen Jugendvideos. Das ist ein sehr eigenartiges Phänomen. Die Franzosen sind zu der Zeit nochmal völlig auf den Wandervogel abgefahren und haben so eine Art Mischung wirklich von deutscher Jugendbewegung und Pfadfinder gemacht. Und dazu gab es sowohl Romane, also über und eben Bernard Faucon irgendwie als einer der großen bildenden Künstler aus der Zeit. Aber das war natürlich zum Teil auch durchaus pornografisch. 1996 verkaufte Jansen sein Ladengeschäft, verließ überraschend Deutschland und betrieb die Firma Jansen Publishers von Kapstadt, Südafrika mit Schwerpunkt auf Aktfotografie mit schwarzen Models. 2013 stellte der Verlag seine Tätigkeit ein. Auch der Förster Verlag wurde bereits 1977 als Fotokunstverlag gegründet und auch Förster ergänzte Verlags- und Versandgeschäft zeitweilig durch einen Sexshop in Frankfurt, Backdoor, wer das noch kennt. Förster begann 1979 mit der Buchproduktion und übernahm 1983/84 die Zeitschriften Adam und Don vom Ferling Verlag in Darmstadt. Sein Verlagsprogramm war in den Anfangsjahren durch Veröffentlichungen des Pädagogen Joachim S. Hohmann geprägt, ist heute völlig vergessen, aber war damals wirklich ein Meilenstein, der eine Reihe wichtiger Sammelbände herausgab, darunter vor allem Der heimliche Sexus, homosexuelle Belletristik in Deutschland, 1920 bis 1970, und Der unterdrückte Sexus, historische Texte zur Homosexualität, 1977 erschienen. Sein größter wirtschaftlicher Erfolg war vermutlich das Kultbuch Leben, Lieben, Legenden über homosexuelle Stars und Sternchen aus dem Showgeschäft 1989 von Hermann J. Huber. Später verlagerte sich interessanterweise auch dort der Schwerpunkt zur Veröffentlichung zu wissenschaftlichen und literarischen Texten zur Pädophilie. Als Autoren zu nennen sind hier vor allem die Niederländer Brongersma, Sandfort und Bernhard. Als in den 1990er Jahren bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften Antrag auf Indizierung dieser Bücher gestellt wurde, akzeptierte Förster die Indizierung, wodurch ein Großteil seines Verlagsprogramms nur noch unter dem Ladentisch verkauft werden durfte. Also wer das nicht weiß, diese Bundesprüfstelle kann ja Bücher nicht verbieten. Sie kann aber eben nur verbieten, dass sie in Geschäften verkauft werden, die für Jugendliche zugänglich sind. Man darf auch nicht für sie werben. Und das war dort geschehen. Diese Bücher sind nie als Pornografie oder Kinderpornografie verurteilt und verboten worden. Als Mitte der 1990er Jahre die Zeitschrift Don Adonis eingestellt wurde, entwickelte sich Förster zum Marktführer deutscher Pornofotografie mit neuen Magazinen wie Homo XXL und Boy Oh Boy, die sich deutlich von der Einheitsästhetik der amerikanischen Magazine unterscheiden und den Zusammenbruch der amerikanischen Zeitschriftenmarkts bisher überlebt haben. Ich finde irgendwie, also das ist wirklich ein kämpferischer kleiner Verlag, der sitzt jetzt in Österreich. In Berlin gründeten die Wirte des Cafés Anderes Ufer den Albino Verlag. Wie der Name wohl andeuten soll, wird hier erstmals Abweichung mit Eleganz in Verbindung gebracht. Das Programm bestand aus renommierten internationalen Autoren wie Isherwood und Purdy. Albino war ohne Frage der schickste schwule Verlag der 80er Jahre. Hier ging es zudem nicht um Bewegung oder Politik, sondern um Literatur. Nach einer kurzen Kooperation mit dem Verlag Rosa Winkel verkaufte Gerhard Hoffmann den Verlag 1992 an Bruno Gemünder, wo er noch für kurze Zeit als Edition weitergeführt und dann eingestellt wurde. Der Lambda Verlag war der Ableger des bereits erwähnten Revolt Shops, war quasi als Ableger des bereits erwähnten Revolt Shops in Hamburg gegründet worden, um mit Him Applause zum ersten Mal in der Nachkriegszeit eine schwule Zeitschrift in schwule Selbstverwaltung zu übernehmen. Das habe ich ehrlich gesagt auch erst gewusst, als mir Michael Hartleben den Fragebogen zurückschickte. 1986 wurde die Edition, also diese Zeitschrift lebte ja nur sehr kurz, weil der Versuch damals von Eppendorfer, wie gesagt, eine schwule Kulturzeitschrift zu machen, damals offenbar der Zeit voraus war und vielleicht Eppendorfer auch nicht der Richtige war. 1986 wurde die Edition Lambda als Buchverlag wiederbelebt und produzierte bis 1992 jährlich ca. 3 belletristische Neuerscheinungen. Wichtigster Titel dieser Zeit war Marion Zimmer Bradleys Zirkusroman Trapez. Dazu habe ich noch eine Anekdote. Er war damals tatsächlich mit diesem Verlag und diesem einen Buch auf der Buchmesse und sie hatten verschiedenfarbige Werbezettel für dieses eine Buch. Das heißt, bei den Schwulen wurde ein Zettel gegeben auf dem Stand, dies ist ein schwuler Zirkusroman. Den Heterosexuellen wurde gesagt, dies ist ein Roman der berühmten Science-Fiction-Autorin Marion Zimmer Bradley. Und ich glaube, sie hatten noch einen dritten. Ja. Das heißt, also er war schon sehr... Er wusste schon, was er tat. In den 2000er Jahren erlebte der Verlag seine zweite Wiederbelebung mit der Veröffentlichung von 2 Titeln der schwulen Geschichte Hamburgs, also Rosenkranz Lorenz und 2005 und 2009. Auch Torso war als Zeitschriftenverlag gegründet worden. Nach dem Scheitern der gleichnamigen Zeitschrift betrieb Michael Förster, nicht mit Förster zu verwechseln, den Verlag als Buchverlag weiter und veröffentlichte bis 1988 vor allem die dreibändige Werkausgabe des Schriftstellers Hans Siemsen. Förster ist 1992 verstorben. Das sind auch so Projekte, die dann völlig im Sand verlaufen sind, über deren Ende man wenig weiß, wie auch bei Pink Rose Press. Das war für uns, als wir am Pferdemarkt waren, ein Nachbar, Peter Schmeding. Pink Rose Press profitierte vom Niedergang des schwulen Reiseführers Spartacus, bevor ihn dann Gemünder kaufte, und produzierte neben einigen wenigen pornografischen Romanen vor allem den Gay German Guide. Pornos wie Adressverzeichnis verfasste Verleger Peter Schmeding selbst. Mit Kuhl brachte er 1983 den ersten Ratgeber für die Lederszene heraus. Er war ein Pionier der aufkommenden EDV und lieferte schon Ende der 1980er Jahre seinen Guide als E-Book Avant la Lettre. Die Spur des Verlags verliert sich Ende der 1990er Jahre. Das ist ein Fall, man findet im Internet 20 Einträge, die aber alle nicht mehr aktuell sind. Ich habe mich da wirklich durchtelefoniert. Was aus Peter geworden ist, weiß ich nicht. Peter lebt in Essen. Ach was. Also er lebt noch. Man soll den Buchhändler fragen. Okay, ja. Ja, wir haben bei, ich meine, Peter Schmeding war tatsächlich als EDV-Pionier jemand, der ganz pauschal der Hamburger Schwulenbewegung angeboten hat, bei ihm sozusagen seine EDV-Ausrüstung zu nützen, vorausgesetzt, man brachte eine Diskette mit. Also er hatte keine Lust, Sachen abzutippen. Und insofern ist auch die Literatussi überwiegend, also die wir damals 5 Jahre gemacht haben, da bin ich immer einen Tag lang mit einer Diskette zu Peter gegangen und wir haben dann dort an seinem Rechner das Layout gemacht, also insofern wirklich unvergessen. Aber ich habe tatsächlich nur den letzten noch bibliografierbaren Gay German Guide genommen, wie die anderen, ob er denen keine ISBN mehr gegeben hat oder so, weiß man nicht. Ja. In den 1970er Jahren war in Bielefeld mit dem Naturspeiseladen Löwenzahn eines der ersten schwulen Projekte Deutschlands entstanden. Hat ja insofern auch einen Bezug zum Männerschwarm, weil Dieter Telge, bevor er der nun diesen Buchladen maßgeblich mitgegründet hat, in erster Linie gerne in einem schwulen Projekt arbeiten wollte und insofern ein Vierteljahr tatsächlich auch in diesem Naturspeiseladen gearbeitet hat, bevor er dann merkte, dass das nicht sein Leben werden würde und er dann nach Hamburg kam, um sich dann hier für den Männerschwarm zu engagieren. Meine Bielefeld klingt immer lustig, war aber tatsächlich in der frühen Schwulenbewegung durchaus nicht ganz irrelevant. Es gab also dort den Löwenzahn, den Naturspeiseladen und der funktionierte ganz gut, sodass Jürgen Klaubert, einer der Inhaber, unter dem Namen Pusteblume den poetischen Ableger des Löwenzahn gründete, der allerdings, wie er heute sagt, mehr mit Nabelschau als Kultur zu tun hatte. In den knapp 10 Büchern, die zwischen 1981 und 1985 erschienen, geht es um Befindlichkeiten, um das Lebensgefühl schwuler Männer im Alltag der BRD. Besonders zu erwähnen sind mehrere Titel einer Knastliteratur, die sich in jenen Jahren als Folgeerscheinung der Inhaftierung sogenannter Sympathisanten der RAF entwickelte. Die Taz widmete diesem Verlag 1982 ein ganzseitiges Porträt. Der Verlag Frühlingserwachen war das genaue Gegenteil der Pusteblume. Als Schriftenreihe der Libertären Assoziation Hamburg veröffentlichte er literarische Essays aus dem Geist des anarchistischen Flügels der Studentenbewegung, darunter auch Bücher von Friedrich Krönke und Peter Schuld. Verlagsort war zuerst Hamburg, dann Bremen, später Kiel. Und zuletzt wurde neben auf Umweltschutz gedruckten Büchern auch Umweltschutzbriefpapier verkauft. Über das Ende des Verlags konnte ich wenig in Erfahrung bringen. Frühlingserwachen beherbergte Ende der 80er Jahre die ersten Bücher des späteren Männerschwarm Verlags, der 1992 gegründet wurde und deshalb hier nicht vorkommt. Matthias Zimmermann stellte ISBN für die ersten drei Bücher von Männerschwarm Skript zur Verfügung. Während die bisher erwähnten Verlage und Buchläden daran arbeiteten, schwulen Ausdrucksformen und Selbstreflexionen in der Literatur Raum zu verschaffen, orientierten sich Bruno Gemünder und Christian von Malzahn an der Nachfrage eines selbstbewusster werdenden schwulen Publikums. Sie lösten sich bald von ihren Anfängen im Kollektiv der Prinz Eisenherz Buchhandlung und verfolgten seitdem entschlossen das Ziel, eine möglichst große Zahl von Käufern zu erreichen. Das ließ sich am besten verwirklichen, indem man sie weder irritierte noch intellektuellen Herausforderungen aussetzte, sondern ganz einfach zu ihrem Wohlbefinden beitrug. Bücher wie der Sexratgeber Die Freuden der Schwulen oder das Trainingshandbuch Working Out wurden echte Bestseller. Das waren wirklich richtige Auflagen. Später erwarb der Verlag die Reihe am Reiseführer Spartacus. Nachdem das Pornolabel Bellamy aus Tschechien überwältigende Verkaufszahlen erreichte, erwarb Gemünder auch hier die Rechte für den Vertrieb in Deutschland. Diverse andere DVD-Labels folgten. Später wurde das Sortiment um Sextoys erweitert, seit 2007, dann schließlich um Unterwäsche, die inzwischen einen großen Anteil im Warengemisch einnimmt. Diese Informationen beruhen auch auf Informationen des Bruno Gemünder Verlags. Die Kiste Kreide, die ich gefressen habe, kann man wahrscheinlich sich ungefähr vorstellen. Bruno Gemünder hatte Ende der 1970er Jahre im Buchladen Prinz Eisenherz gearbeitet und wusste, dass ein schwules Vollsortiment mit umfassendem Serviceangebot keine Gewinne erwirtschaftete. In den 1980er Jahren hatte jedoch in ganz Deutschland die Firma Montanus mit ihren Filialgeschäften eine neue Art von Buchhandel eingeführt. Die Montanus-Geschäfte wurden zentral verwaltet und führten nur eine kleine Auswahl gut verkäuflicher Bücher. Beratung und Besorgungsgeschäft gab es nicht. Im allgemeinen Buchhandel wurde dieses Modell bald von Thalia und Hugendubel verdrängt, die wieder ein deutlich größeres Sortiment führten. Doch Gemünder übernahm 1988 das Montanus-Konzept für seine Brunus-Läden und offensichtlich traf er damit den Geschmack weiter Kundenkreise. Für die aus der Studentenbewegung hervorgegangenen Läden und Verlage war Buchhandel als permanente Meinungsbildung nach innen und außen ein unverzichtbarer Bestandteil schwuler Emanzipationspolitik. Das rechtfertigte jeden Aufwand und vor allem verlangte es alternative Lebens- und Arbeitsweisen. Man ging ganz selbstverständlich davon aus, dass die althergebrachten Institutionen per se an der Aufrechterhaltung des gesellschaftlichen Status quo interessiert seien. Alternative Gesellschaftsentwürfe und soziale Bewegungen konnten sich nur dann frei entfalten, wenn sie selbst ihre Existenzgrundlagen kontrollierten. Man hielt es für erforderlich und war dazu bereit, das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen. Im Umfeld der sich gründenden Partei der Grünen machte der junge Professor Johannes Berger mit seinen Veröffentlichungen über alternative Wirtschaftspolitik 1979 Furore und überall im Land bildeten sich linke Kollektive, die Cafés, Läden und Verlage gründeten. Übrigens ein rein deutsches Phänomen, was man im europäischen Ausland nicht findet. Damit konnte die kulturelle Aneignung der eigenen Geschichte im Gegensatz zu Patriarchat und Kapitalismus in einem auch wirtschaftlich selbstbestimmten Umfeld betrieben werden. Für die deutsche Medienlandschaft in Hamburg folgte aus dieser Entwicklung, dass sich von nun an zwei grundlegend unterschiedliche Geschäftsmodelle gegenüberstanden. Den klassischen kommerziell ausgerichteten Betrieben traten Kollektive gegenüber, deren Mitarbeiter zwar versuchten, ihren Lebensunterhalt zu erwirtschaften, darin aber nur ein notwendiges Übel sahen, um sich mit voller Kraft für ihre politischen Kräfte engagieren zu können, Ziele engagieren zu können. Es ist bezeichnend für die politische Grundeinstellung dieser Zeit, dass aus Sicht der schwulen Kollektive die Abgrenzung gegen schwule Kommerzbetriebe genauso strikt verlief wie zum heterosexuellen Mainstream. Das bekam der spätere Verleger Bruno Gemünder zu spüren, als er Anfang der 1980er Jahre aus dem Berliner Prinz-Eisenherz-Buchladen ausschied, um zusammen mit seinem Lebenspartner einen eigenen Verlag zu gründen, enthielt er bei Prinz-Eisenherz Hausverbot, das erst 2004 aufgehoben wurde. Das war nach dem Umzug von Prinz-Eisenherz, wo Bruno eigentlich zur Neueröffnung kommen wollte und sagte, ich darf hier aber gar nicht rein. Und dann sagte man ihm, na gut, wollen wir mal nicht so sagen. Gemünder wiederum führte seit 1998 mit der Eröffnung eigener Verkaufsstellen in unmittelbarer Nähe der schwulen Buchläden einen Verdrängungswettbewerb, dem die Läden Ganymed in Köln, Adam in Berlin und Maximilian in München zum Opfer fielen, bevor das Sortiment der Gemünderläden sich vom Buchhandel fortentwickelte. Die Frontlinie zwischen kommerziellen und schwulen bewegten Firmen wäre vermutlich bald verwischt, wenn sich der schwule Medienhandel als gutes Geschäft erwiesen hätte. Das zeigt ein Blick auf den alternativen Naturkosthandel. Allerdings führte die vermehrte Sichtbarkeit homosexueller Männer nicht zu einer vermehrten Nachfrage nach Literatur und Kultur. Anspruchsvolle Inhalte ließen sich dauerhaft nur um den Preis der Selbstausbeutung verbreiten, weshalb die Kommerzbetriebe ihr Heil in der Massenware suchten und damit ihre Bedeutung für die schwule Emanzipationsbewegung verloren. Umgekehrt warf Bruno Gemünder den alternativen Projekten vor, im eigenen Saft einer kleinen akademischen Minderheit zu schmoren und den Kauf zu nehmen, dass die Mehrheit der Schwulen von einem derartigen intellektuellen Angebot verschreckt wurde. Ende der 1980er Jahre war es in der Verlagsszene zu einer Art Stillstand gekommen. Politische Kampfschriften wurden nicht mehr verfasst. Schwerpunkt der Verlagsprogramme wurde die Belletristik, ergänzt durch Ratgeber zu Recht, Gesundheit etc. Deutschsprachige Autoren gab es kaum und es fehlten die Voraussetzungen, um gezielt den Nachwuchs zu fördern. Durch ausländische Lizenzen einzukaufen, war teuer. Außerdem fehlte der Überblick über aktuelle Neuerscheinungen in anderen Ländern. Anders als die Buchhändler hatten die Verleger weniger Neigung gezeigt, sich professionell weiterzuentwickeln. Bis auf Gemünder und Rosa Winkel stellten alle genannten Verlage die Buchproduktion ein. Am Ende des Jahrzehnts trat dann ein neuer Verlag auf, der, wie andere vor ihm, zunächst eine Zeitschrift produzierte. Ab 1993 aber auch Bücher verlegte, die Magnus Medien GmbH. In den 1990er Jahren folgten dann Männerschwarm Skript, 2007 wurde das Skript abgeschnitten, der Querverlag und Himmelstürmer. In der Mitte der 1990er Jahre wurde der Zenit des bis dahin unaufhörlichen Wachstums erreicht. Filialketten und Internethandel entzogen dem stationären Einzelhandel nennenswerte Umsatzanteile. Außerdem begann das rasant wachsende Angebot des Internets, das Lesen gedruckter Bücher als Freizeitbeschäftigung zu verdrängen. Wie auch sonst reagierten die schwulen Buchläden auf diese Entwicklung und eröffneten Ende der 1990er Jahre mit Gaybooks einen gemeinsamen Webshop, nachdem die von der Arbeitsgemeinschaft unabhängige Frankfurter Oscar Wilde Buchhandlung mit ihrem Webshop homo.de schon 1997 von der Frankfurter Buchmesse als beste Themenbuchhandlung im Internet ausgezeichnet worden war. Homo.de entwickelte sich schnell zu einem Kontaktportal ohne Buchangebot und wird heute als Homo.net anonym vom Steuerparadies Belize aus betrieben, während gaybooks.de inzwischen ergänzt um lesbianbooks.de das wohl umfangreichste schwul- und lesbische Medienangebot im Internet darstellt und jetzt abgeschaltet wird. Während der deutsche Buchhandel sich insgesamt mit dem Verkauf von E-Books schwer tut, bietet gaybooks ein umfassendes Angebot schwuler E-Books und erzielt damit sogar bescheidene Umsätze. Gegen den enormen Sog eines Allround-Anbieters wie Amazon kann sich eine kleine unabhängige Seite jedoch nur schwer behaupten. Die schwule Medienlandschaft hat in dem Zeitraum, über den ich gesprochen habe, enorme Veränderungen überlebt. Auch wenn wir uns heute, wie Norbert Bolz schon 1993 bemerkte, am Ende der Gutenberg-Galaxis befinden, hat die Bedeutung der Medienwirtschaft im Vergleich zu 1980 doch eher zu als abgenommen. Auf welche Weise sich schwule Initiativen in dieser veränderten Landschaft artikulieren werden, ist heute unmöglich vorherzusehen. Vielleicht gehört YouTube-Kanälen wie White Titty die Zukunft, wer weiß. Schwule Buchläden, das war damals, als ich es geschrieben habe, ich weiß nicht, ob es bei Titi noch gibt, aber schwule Buchläden und Verlage organisierten unzählige Kulturveranstaltungen und verhalfen vielen internationalen Autoren zur öffentlichen Wahrnehmung. Eine so starke Vergangenheit weckt die Neugier auf eine spannende Zukunft. Ich bedanke mich für euer Interesse.